Abschnitt 12 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Im Wigwam Old Shatterhands, Teil 2. Für diese Delikte wurde Karl May vom Bezirksamt Leipzig zu Arbeitshaus in der Dauer von 4 Jahren und 1 Monat verurteilt, welche Strafe er am 14. Juni 1865 antrat. Nach erfolgter Begnadigung wurde er am 2. November 1868 entlassen. Kaum 1,5 Jahre später wird er in Tetschen an der Elbe von neuem festgenommen. Er hatte unter dem Namen Alwin Wadenbach aus Orbi in den böhmischen Wäldern des Erzgebirges, Klammer auf, wo er schon früher mit dem Banditenhauptmann Napoleon Krüger ein Räuberleben geführt hat, Klammer zu, verschiedene Delikte verübt, war verhaftet worden, ist aber entsprungen. Am 13. April 1870 ergeht vom Königlichen Bezirksgericht Mittweida, Klammer auf, Abteilung Römisch 2, Nummer 771, Klammer zu, folgendes Urteil. In der Untersuchung wider Karl Friedrich May erkennt aufgrund der heute stattgefundenen öffentlich-mündlichen Verhandlung das Königliche Bezirksgericht zu Mittweida für Recht, dass Karl Friedrich May wegen einfachen Diebstahls, ausgezeichneten Diebstahls, Betruges und Betruges unter erschwerenden Umständen, Widersetzung gegen erlaubte Selbsthilfe und Fälschung beziehungsweise mit Rücksicht auf seine Rückfälligkeit nach Artikel 272, 276 2, 278 3, Strafbestimmung 284, 285, 2b und 3 in Verbindung mit Artikel 276 und 277, 299 Absatz Römisch 1 Sub 3 und Absatz 2, 3. Artikel 276 3, 143 in Verbindung mit Artikel 142, 311, 78, 82 folgende FF 300 Absatz Römisch 1 des revidierten Strafgesetzbuchs mit Zuchthausstrafe in der Dauer von 4 Jahren zu belegen, auch die aufgelaufenen Untersuchungskosten abzustatten, schuldig ist. Das Königliche Bezirksgericht, gezeichnet Wirtgen, Linke, Leonhard. Entscheidungsgründe. Der Angeklagte Karl Friedrich May, geboren Februar 1842 in Ernsttal, Sohn eines dortigen, noch am Leben befindlichen Webers, hat, wie von ihm selbst angegeben wurde, eine nicht gewöhnliche Erziehung genossen und ist auf den Seminarien zu Waldenburg und später zu Plauen zum Lehrer geworden. Nach beendigtem Kursus und nach beendigter Prüfung zum Schulamtskandidat ist der Angeklagte gegen Ende des Jahres 1861 als Hilfslehrer in Glauchau und bald darauf als Lehrer an der Fabrikschule zu Alt-Chemnitz angestellt worden. Bereits im Jahre 1862 hat indes May den Verlust dieser Stellung dadurch verschuldet, dass er einen gemeinen Diebstahl verübte und eine bei dem Gerichtsamt Chemnitz ihm zuerkannte 6-wöchige Gefängnisstrafe vom 6. September bis 20. Oktober 1862 verbüßt hat. Gleicher Gestalt ist er im Jahre 1865 wegen gemeinen Betruges vom Bezirksamt Leipzig zu 4 Jahren, 1 Monat Arbeitshaus verurteilt worden, hat jedoch diese Strafe infolge eingetretener Begnadigung nur bis zum 2. November 1868 verbüßt. Kaum aus der Strafanstalt zurückgekehrt, hat der Angeklagte seine verbrecherische Tätigkeit aufs Neue begonnen. Ad 1. Am 29. März 1869 vormittags hat der Angeklagte bei dem Krämer Karl Reimann in Wiederau sich eingefunden und unter dem Vorgeben, er sei der Polizeileutnant von Wolframsdorf aus Leipzig und beauftragt nach Falschmünzern, mit denen Reimann seit Jahren in Verbindung stehen solle, zu recherchieren, genannten Reimann angeblich zu Protokoll vernommen und ihn aufgefordert, die etwa vorhandenen Kassenscheine zur Prüfung ihm vorzulegen. Reimann hat einen 10-Taler-Schein herbeigeholt, der Angeklagte aber solchen, nach anscheinend genauer Untersuchung, als falsch erklärt. Ebenso hat er Reimanns Taschenuhr mit dem Bemerken, dass er sie als gestohlen erkenne, zu sich genommen und Reimann aufgefordert, behufs weiterer Erörterung mit ihm nach Klausnitz zu gehen, wo sich die Gendarmerie befinde. Dort angekommen, ist Reimann von dem Angeklagten einstweilen, bis er werde gerufen werden, in den Gasthof gewiesen worden. Der Angeklagte selbst mit Geld und Uhr hat sich schleunigst von Klausnitz fortgemacht, die Uhr, die einen Schätzwert von 8 Talern besaß, verkauft und den Erlös ebenso wie den 10-Taler-Schein für sich verwendet. Ad 2. In ganz ähnlicher Weise, nämlich unter dem Vorgeben, er sei Mitglied der geheimen Polizei und abgeordnet wegen Ausgabe falschen Geldes zu recherchieren, ist der Angeklagte am 10. April 1869 bei dem Seilermeister Krause in Ponitz eingetreten, hat denselben unter 4 Augen zu sprechen verlangt, ihn dann aufgefordert, die vorhandene Barschaft vorzuzeigen und von dem von Krause hervorgebrachten aus 23 Talern Courantbillette und ungefähr 12 Talern klingender Münze bestehendem Gelde die sämtlichen Courantbillette und mindestens 7 Taler klingender Münze unter der Erklärung, dass dieses Geld falsch sei, an sich genommen, auch Krause aufgefordert, ihm sofort nach Krimitschau an Gerichtsstelle zu folgen. Auf dem Wege dahin und vor Frankenhausen ist indes der Angeklagte unter dem Vorgeben, ein natürliches Bedürfnis befriedigen zu müssen, abseits getreten und hat plötzlich querfeldein die Flucht ergriffen. Ist von Krause und von einem von diesem zu Hilfe gerufenen Dritten verfolgt worden und hat, nachdem er das von Krause abgeschwindelte Geld von sich geworfen, der Ergreifung dadurch mit Erfolg sich widersetzt, dass er ein bei sich geführtes Doppelterzerol aus der Tasche gezogen und damit auf seine Verfolger, wenn sie ihn nicht gehen lassen würden, zu schießen gedroht hat. Ad 3. Am 28. Mai 1869 hat der Angeklagte bei dem Schmiedemeister Weißfloh in Ernsttal, bei dem eine der Schwestern des Angeklagten zur Miete wohnte, einen Kinderwagen, eine Schirmlampe, ein Geldtäschchen mit 2 Talern, eine Brille in Futteral, 2 Sperrhaken oder Dietriche, ein 2. Geldtäschchen an sich und fortgenommen. Die Sperrhaken sind bei des Angeklagten Arretur noch in dessen Besitz vorgefunden worden. Ad 4. Am frühen Morgen des 31. Mai 1869 ist der Angeklagte in die leere Gaststube des Viktor Wünschmann in Leipzig eingetreten und hat dort 5 Stück Billardbälle an sich genommen, die er in Chemnitz durch einen Dienstmann für 5 Taler an einen Drechslermeister verkaufte. Ad 5. In der Nacht zum 4. Juni 1869 hat der Angeklagte aus dem Stall des Gasthofbesitzers Schreier zu Breunsdorf bei Waldenburg ein Pferd herausgezogen samt einer Trense und einer Reitpeitsche, mit sich genommen, zuerst in Remse zum Verkauf angeboten, dann aber in Hüttenaudorf an den Pferdeschlechter Vogt für 15 Taler verkauft. Indes ist der Angeklagte von dem Bestohlenen so rasch verfolgt worden, dass er es für ratsam gehalten, ohne den Kaufpreis von Vogt ausgezahlt erhalten zu haben, aus Hüttenaudorf sich schleunigst zu entfernen. Ad 6. Am 15. Oktober 1869 ist der Angeklagte bei dem Weber und Bäcker Wappler in Mühlsen St. Jakob eingetreten und hat sich für einen Expedienten des Advokaten Dr. Schaffrath in Dresden ausgegeben. Und Wappler durch die unwahre Botschaft, demselben sei von einem Verwandten in Amerika eine Erbschaft zugefallen und er möge daher mit seinen drei Söhnen sofort nach Glauchau gehen, um dort in Dingelstädts Hotel mit Dr. Schaffrath zusammenzutreffen, zu bestimmen gewusst, sich nebst seinen drei Söhnen wirklich nach Glauchau auf den Weg zu machen. Der Angeklagte, der vorgegeben, dass er zunächst in Zwickau eine Besorgung habe, dann aber ebenfalls nach Glauchau kommen werde, ist indes bald nach der Entfernung Wapplers und dessen Söhne in die Wapplersche Behausung zurückgekehrt und hat der verehelichten Wappler und deren Schwiegertochter eröffnet, dass in ihrem Hause Falschmünzereien getrieben werden, dass er deshalb Haus suchen müsste und dass er Wappler und dessen Söhne durch einen Vorwand bestimmt habe, nach Glauchau zu gehen, um das Aufsehen eines Transports durch die Gendarmerie zu vermeiden. Auf des Angeklagten Verlangen hat die verehelichte Wappler ihres Ehemannes Geldvorrat hervorgebracht, wovon der Angeklagte 28 Taler als angeblich falsches Geld sich aneignete, an sich und mit sich fortnahm. Ad 7. Während einer der letzten Nächte vor der am 2. Juli erfolgten Arretur des Angeklagten ist derselbe in das verschlossene Kegelhaus des Restaurateurs Engelhardt in Hohenstein eingestiegen und hat ein Handtuch, gerichtlich auf 3 Neugroschen 5 Pfennig gewürdigt, und ein Zigarrenpfeifchen mit sich fortgenommen. Ad 8. Bei der durch Gendarmerie erfolgten Arretur des Angeklagten sind in dessen Besitz 2 Schriftstücke vorgefunden worden, welche er in der Absicht angefertigt hat, um davon bei Ausführung seiner Betrügereien und Schwindeleien Gebrauch zu machen. Das eine trägt die Aufschrift »Polizeiliche Legitimation« und die gefälschte Unterschrift »Dresden am 19. Juni 1869, Dr. Schwarze, Generalstaatsanwalt« und soll dem Inhalte nach dem Inhaber zu Recherchierungen nach falschem Papier und Silbergeld ermächtigen. Das zweite Schriftstück trägt die Überschrift Akta betreff in Sachen der Erbschaft des Partikuliers ... und die Unterschrift Dresden den 24. Mai 1869 Vereinigtes Deutsch-Amerikanisches Konsulat G.D. Burton, amerikanischer Generalkonsul, Heinrich von Sübel, sächsischer Generalkonsul. Der Inhalt dieses Schriftstückes bezieht sich auf die Erbschaft eines in Cincinnati angeblich verstorbenen Partikuliers, dessen Namen jedoch noch offen gelassen wurde, und auf einen angeblich von dem Dr. Schaffrath nach den unbekannten Erben haftbar erlassenen Aufruf. Eine riesige Aktenkorrespondenz zwischen Amthauptmannschaft Dresden N. dem königlich-sächsischen Justizministerium, dem Sächsischen Ministerium des Kultus und des Unterrichtes, Kaiserlich-Deutschen Konsulat in Chicago, Landgericht Dresden usw. so wird geführt und professoral entrüstete Gutachten von Hochschulen erstattet, ob Karl May aufgrund eines Diploms der sogenannten Universität Germana Americana, Klammer auf, eines Geschäftsunternehmens, das damals in Inseraten der europäischen Presse Doktorat zum Verkauf anbot, Klammer zu, berechtigt sei, den Titel Dr. Phil zu führen. Karl May hatte sich so unterschrieben, an seiner Villa ein Schild mit dieser Abbreviatur angebracht, im Adressbuch und in Kirschners Literaturkalender das Doktor seinem Namen beigesetzt. Eine in titelsüchtiger Welt nicht allzu eitle Lächerlichkeit und jedenfalls von der Lächerlichkeit übertroffen, mit der sich wirkliche Doktoren darüber empörten. In der am 14. Januar 1903 von der 11. Zivilkammer des Königlichen Landgerichtes Dresden ausgesprochenen Ehescheidung wird die Schuld zur Gänze der beklagten Ehegattin beigemessen, sodass sich in diesem Punkt die vollkommene Haltlosigkeit der gegen May erhobenen Vorwürfe erweist. In dem Erkenntnis heißt es unter anderem, die Beklagte hat, wie sie der Zeugin Plön selbst erzählt hat und der Wahrheit entsprechend angesehen worden ist, fortgesetzt dem Kläger heimlich Geld entwendet, um nach ihrer eigenen Angabe verfügbares Kapital zu besitzen, damit sie gut leben könne, wenn ihr Mann nicht mehr sein würde. Sie hat unter dem Kopfkissen des Klägers, während dieser geschlafen, wiederholt Geld weggenommen und hat auch im Juli 1902, während eines Reiseaufenthaltes in Berlin, aus der in der Westentasche steckenden verschlossenen Brieftasche des Klägers beim Reinigen der Weste einen 100-Markschein entwendet und hat ihn erfreut der Plön gezeigt und dabei geäußert, so muss man es machen, nur immer so viel nehmen als möglich. Es ist besser, wir haben es. Obgleich die Beklagte sehr reichliches Wirtschaftsgeld von ihrem Ehemanne empfing und für sich selbst sinnlos viel Geld verbrauchte, hatte sie dennoch stets viel Geld zu ihrer Verfügung. Ja, sie hat sogar dem vor etwa 2 Jahren verstorbenen Ehemann der Zeugin Plön nach und nach die Summe von 36.000 Mark gestohlenen Geldes zur verzinslichen Anlegung und nach Plöns Tode der Zeugin Beibler weitere 6.000 Mark zur Aufbewahrung überbracht, sodass sich bei der Verschwendung der Beklagten auch nicht annähernd beziffern lässt, welche Summen sie dem Kläger heimlich und widerrechtlich weggenommen und sich zugeeignet hat. Ferner hat die Beklagte, aus Neugier oder um ihren Mann zu ärgern, wie die Beibler bekundet, fortgesetzt an diesen gerichtete Geschäfts- oder Privatbriefe abgefangen und versteckt oder durch Feuer vernichtet. Sie hat auch einen vom Kläger lange Zeit vermissten, für ihn äußerst wichtigen Verlagsvertrag beiseite gebracht und in ihrem verschlossenen Vertiko unter den Dienstbüchern des Dienstpersonals versteckt. Erst nach dem Weggange der Beklagten ist sowohl dieser Vertrag als eine größere Anzahl Pakete solcher Briefe im Hause des Klägers versteckt aufgefunden worden. Weiter hat die Beklagte nach den übereinstimmenden Angaben beider Zeugen ihren Ehemann jahrelang in der gehässigsten Weise behandelt. Er war ihr lästig, deshalb wollte sie ihn los sein und wollte für ihn nicht einmal mehr kochen. Sie ist geflissentlich darauf ausgegangen, den Kläger zu kränken und ihm weh zu tun, hat ihn auch mit Schimpfworten gemeinster Art wie Kerl, Saukerl, alter Ekel, verrücktes Luder belegt und geäußert, es wäre ihr eine Wonne, wenn sie es dem Kerl recht stecken könne. Sie wäre froh, wenn sie allein wäre, sie wolle das Leben genießen. Auf den Friedhof würde sie an sein Grab nicht gehen. Bei dem erwähnten Aufenthalt in Berlin im Sommer 1902 hat die Beklagte, nachdem sie sich einen höchst auffälligen Mantel gekauft, während der Kläger neben ihr im schlichten Anzug gegangen ist, ihm in Gegenwart der Plön laut zugerufen, »Du siehst aus wie unser Louis« und ist dabei verächtlich zur Seite getreten. Von der Plön hierüber zur Rede gestellt, hat die Beklagte geäußert, so muss man es dem Kerl sagen, das Derbste ist gerade gut für ihn, sonst zieht es nicht. Dem Drängen der Plön, dem hierüber aufs höchste erregten Kläger Abbitte zu leisten, ist die Beklagte nicht nachgekommen. Sie hat daraufhin noch erklärt, nein, so muss es kommen, nur so kann man den Kerl kleinkriegen und durchsetzen, was man will. Nur das zieht, wenn man ihm so gemein kommt. Durch einen Rattenkönig von Prozessen und die maßlosen Angriffe war May 1910 ein alter Herr von 68 Jahren physisch und psychisch vollkommen in Anspruch genommen. Nach einer Zeugenverhandlung in Köln erkrankte er nicht unbedenklich. Trotzdem schrieb er mir, dankbar selbst für den entlegensten journalistischen Anwalt, jede gewünschte Information – oder ließ sie durch seine zweite Gattin, Frau Clara May, schreiben. Im Mai 1910 bekam ich folgenden Brief. Villa Shatterhand, Radebeul, Dresden, den 6.5.10. Sehr geehrter Herr Redakteur, ich hoffe, bis Montag, den 9. des Monats, von meinem Unwohlsein so weit hergestellt zu sein, dass ich Sie empfangen und Ihnen Auskunft geben kann. Ich stehe Ihnen an diesem Tage zur Verfügung. Wenn Sie in Dresden, Hauptbahnhof, eintreffen, geht auf demselben Gleis stündlich ein Zug nach Radebeul. Ich wohne 6 Minuten vom dortigen Bahnhof entfernt. Villa Shatterhand, Kirchstraße 5. In vorzüglicher Hochachtung, Ihr Karl May. Ende von Abschnitt 12. Gelesen von Klaus Missfeld.